hinter dem Geplauder und Geschwärm, singe leise Wasser. Geheule und Gedröhn, über Nacht durch Jammern und Gestöhn, singen leise Wasser. Mm-hmm.